This is Ibtown Radio. Gotta tell me what it is. The best sound in town. Willkommen zur 11. Ausgabe des Ibtown Radios. Sie haben recht gehört. Eigentlich wäre die 10. Folge dran. Die ist auch abgelabert. Aber da habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Und deswegen ist sie jetzt erstmal verschollen. Es ist Wahlkampfzeit. Ein bisschen. Ich habe das schon im Januar ausgerufen, weil ich dachte, das wäre dann auch einigermaßen passend, weil die CDU dort mit einem Bürgermeisterkandidaten aus der Ecke gekommen ist, den so noch keiner so erwartet hat. Da waren andere Namen im Gespräch und der ist jetzt gestern definitiv gewählt worden, der Christian Moll, mittlerweile in Ibbenbüren residierend. Aber die CDU hat damit noch ein bisschen zu schlenkern. Wenn es hier ein paar Nebengeräusche gibt, dann hat das damit zu tun, dass hier nebenan umgebaut wird. Und deswegen kriege ich jetzt dauernd irgendwelche Geräusche. Das Schlimmste sind die Bohrer. Also, es wird ein ganz fürchterlicher Podcast, wenn die wirklich nochmal anfangen zu bohren. Dann hört man dann das. Also Nebengeräusche, das ist alles noch nicht so ganz austariert hier. Ja, das heißt, die CDU in Ibbenbüren tritt mit jemandem an, der völlig unbekannt ist in Ibbenbüren, was grundsätzlich schwierig ist. Und jetzt, da wir schon Ende Februar haben, wird es nicht leichter, weil er immer noch nicht bekannt ist. Also sie haben ihm so 2 Monate jetzt ins Land verstreichen lassen eigentlich mit der Kandidatenwahl. Das kommt mir alles ein bisschen lahm vor. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser früher machen können, ich weiß es aber auch nicht. In der IVZ stand ein ganz guter Artikel heute darüber, dass man die 8 Gegenstimmen gegen Christian Moll bei der gestrigen Vollversammlung der CDU ein bisschen darauf schiebt, dass es Querelen gegeben hat bei der Kandidatenkür. Ich weiß nicht, was die IVZ damit meint. Ob es damit zu tun hat, dass in der Woche im Januar, wo Christian Moll vorgestellt worden ist vom Vorstand, auch ein anderer Name kursierte, und zwar lanciert durch die Junge Union, der mir auch vorher mal geläufig gewesen ist. Aber es gab dann noch jemanden, der wahrscheinlich so bis Herbst eigentlich auch sich ein bisschen warm gelaufen hat. Und der hatte wohl seine Gründe, nicht anzutreten. Und das könnte auch mit den Querelen einfach gemeint sein. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist damit nicht gemeint. Was ich jetzt eingestehen muss oder einräumen muss, dass ich für Marc Schramer, den Kandidaten der SPD Ibbenbüren, ein bisschen den Internetauftritt begleite. Das heißt, ich bin derjenige, der aufpasst, dass das nicht gehackt wird und nicht kaputt geht und dass die Software da einigermaßen vernünftig drauf läuft. Das hat jetzt mit persönlicher Fürsprache für eine bestimmte Politik nichts zu tun. Denn ich mache das jetzt nicht aus Berufung. So kann man das, glaube ich, sagen. Und ich wäre auch nicht ich, wenn ich jetzt alles mir einsparen würde an Kommentaren, was irgendwie wieder mal so abgeht. Das heißt, ein bisschen werde ich da doch zu sagen, aber an den Stellen, wo ich sagen würde, das klingt jetzt ein bisschen salopp für jemanden, der die Internetseite für einen Bürgermeisterkandidaten macht. Kandidaten macht, da würde ich dann doch schon ein bisschen vorsichtiger sein. Das sind dann aber auch nicht Sachen, die so wichtig sind, dass sie gesagt werden müssten. Oder nicht auch später gesagt werden könnten. Also es wird bestimmt noch eine kleine Abrechnung geben nach dem Bürgermeisterwahlkampf, aber vorher wird es ein bisschen ruhiger zugehen. Ich habe noch gar nichts geschrieben zur Kandidatur von Ernst Goldbeck für die Linken, weil mir da nicht viel zu eingefallen ist. Ganz einfach. Ich finde es einfach. Ich finde es ganz gut, wenn mehr Kandidaten dabei sind. Persönlich würde ich sagen, das finde ich gut. Ich meine, ich darf nicht wählen, ich wohne woanders. Aber bei solchen Wahlen finde ich es gut, dass unterschiedliche Kandidaten da sind, wenn es wirklich nur zwei gewesen wären. Ich glaube, da teile ich dann ein bisschen die Meinung von Ernst Goldbeck, wäre das ein bisschen einseitig geworden. So haben wir bislang drei. Ich weiß gar nicht, wann die Frist endet und noch Leute dazukommen können. Aber bislang sind es dann drei und ja, ich glaube, man kann das ganz gut dazu nutzen als Mitglied einer Partei, die nicht so viele Stimmen normalerweise kriegt in den Gebühren, um etwas für bestimmte Themen zu tun, wenn man das dann machen möchte und keine Ahnung was. Insofern finde ich es nicht schlecht. Und weiter wollte ich da nicht drauf eingehen, so wie ich. Ja, jetzt muss ich schon wieder lügen. Also ich wollte schon noch eingehen, was die CDU da gestern noch so gesagt hat. Also sie haben ein Weltmeistertrikot für Christian Moll abgegeben und dazu gesagt, dieses Trikot hätte die Nummer 9, weil die Nummer 9 die meisten Tore schießen würde in der Fußballnationalmannschaft. Und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. Also früher, ganz früher war, glaube ich, die 9 sowieso im Mittelfeld, hat sowieso nicht viele Tore geschossen. Ich meine, in der Frühzeit der Nationalmannschaft wird man, glaube ich, auch die Rückennummern nicht aufgeschrieben haben. Ist jetzt mein Tipp. Ich habe da auch nichts zu gefunden. Dann ist kurzfristig die 9 mal Mittelstürmer so gewesen, also doch eher im Sturm. Aber es gibt in der deutschen Nationalmannschaft kaum jemanden mit der 9, der unheimlich viele Tore geschossen hat. Ich glaube, dass die Nummer 13 zum Beispiel viel mehr Tore geschossen hat. Das war also Gerd Müller, Thomas Müller, Ballack hatte die mal und Völler hatte die mal. Die 13er ist eigentlich die Bomberstimmung und nicht die 9. Also von der 9 ist mir, Völler hat die auch mal getragen. Aber ansonsten ist 9 nicht Torjägerkanone, keine Ahnung was. Und ich glaube, die 11 wird da auch noch so ein Wörtchen mitzureden haben. Ja. Und gab es noch was bei der CDU-Kür? Ja, wie gesagt, die müssen halt, also ich habe vor 2 Monaten noch sehr euphorisch gemeint, das ist aber ein sehr interessanter Kandidat und da kann man was draus machen und sowas, aber jetzt verstreicht er die Zeit ganz ordentlich hier ins Lande. Das halte ich für problematisch, dass also der unbekannte Kandidat immer noch nicht aus dem Pott gekommen ist. Wir haben ja bei Anja Karliczek gesehen, wie man bei Mängeln beim Inhalt sehr gut durch Präsenz was wettmachen kann. Also die war meines Erachtens, ich glaube, ich habe die damals, als sie angetreten ist, auf dem Stoffmarkt in Westerkappeln, unmittelbar nachdem die gewählt worden ist, schon mit irgendwelchen Ständen gesehen. Da war die unheimlich vorne mit dabei. Das heißt, die wäre jetzt schon 4 Monate war schon im Start gewesen. War damals auch nicht bekannt, hatte aber, jetzt kommt hier wieder so eine Passwortabfrage. Nee, aber so hat man ja gesehen, so funktioniert es dann. Also so kann es funktionieren. Insofern würde ich sagen, es gibt einen kleinen Vorsprung für Marc Schramayer. Und das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil man hätte auf Augenhöhe hier starten können in den Wahlkampf. Und ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Das wäre gerade mein Tipp, ohne zu sagen zu müssen, der gewinnt das jetzt auch locker, weil ich den so toll finde. Da kann noch viel passieren, aber für den jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, das ist ein bisschen nicht ganz so optimal gelaufen. Und da stänkert man, wie in dem Video von der IVZ zu sehen war, schon ein bisschen mal wieder gegen den Kandidaten. Sollte man, glaube ich, auch einfach lassen. Also ich glaube, diese Sachen, da bin ich überhaupt kein Fan von, irgendwie so da rumzustänkern. Das bringt keine Wählerstimmen. Das fällt eigentlich nur auf einen selber zurück. Und wenn man jetzt das nicht festnageln kann, was man dann gegen irgendeinen Kandidaten hat, fällt das wieder sozusagen eigentlich auf einen zurück. Also die schlechte Argumentationskette, die man dann präsentiert, das wirkt sich nicht gut aus. Also es gibt Stimmen, die sagen, die SPD müsste jetzt eigentlich einen ganzen dicken Bock schießen, um das noch zu verlieren und sowas. Vielleicht gibt es da ja noch was, vielleicht kommt da ja noch was, wir wissen es alle nicht. Vielleicht nur die Sachen in der Schublade haben. Ja, der Bora lässt mich in Ruhe, das finde ich ja noch einigermaßen nett. In den letzten Podcasts habe ich noch nachgeguckt, was wir dann noch gemacht haben hier auf Yptown. Und das sind ja jetzt 3 Monate, wo ich nichts gelabert habe. Obwohl, ich habe ja doch dazwischen was gelabert. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich da drin habe in dem anderen Podcast. Deswegen kann ich nochmal kurz. Ich glaube, ich habe es schon geöffnet und Politik war das Ding. Dann habe ich natürlich über die IVZ noch ein bisschen geredet. Da kann ich noch was zu sagen. Da hatte ich mich vertan. Die haben wohl wieder um 2 € das Abo erhöht auf 34,90. Was unterm Strich ich für eine einzelne Ausgabe runtergerechnet auch nicht so viel Geld finde. Die Taz war da, glaube ich, mal billiger. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Taz da noch billiger ist und war auch immer kleiner. Ob die Qualität der Zeitung das rechtfertigt, das ist eine andere Frage. Eine gute Zeitung für eine gute Zeitung wäre das immer noch ein sehr, sehr, sehr billiger Preis, würde ich jetzt mal so behaupten. Ohne zu wissen, was gerade die Süddeutsche zum Beispiel kostet, aber da habe ich ja meine eigene Erfahrung mit der Süddeutschen, deswegen ich da kein Abo mehr ab anschließen würde. Die Argumentation für, also jetzt hat man es auf den Mindestlohn geschoben und dazu habe ich was geschrieben, was man im Februar hier nachlesen kann. Das muss ich nicht wiederholen. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja, also geht es wirklich um den Mindestlohn oder versucht man auf die Tour eigentlich nur die wegbrechende Leserschaft so ein bisschen monetär auszugleichen? Das würde mich ja noch interessieren, weil passt immer so alles. Also das Ganze, nicht das Ganze, aber sowas. Aber die neuen Medien haben so viel gekostet wie 2 Euro Erhöhung in der gesamten Aboschaft einbringen. Und jetzt ist der Mindestlohn, der auch witzigerweise genau diese 2 € dann kostet. Also das passt. Es ist nicht überzeugend als Argumentation. Und wir werden nächstes Jahr sehen, was dann kommt. Das heißt, ich meine, jetzt ist der Bohrer wieder da. Super. Wir werden nächstes Jahr sehen, was dann kommen wird. Es ist schon 35 € ist schon happig für kleine Familien. Also ich glaube nicht, dass man darüber jetzt neue Leserschaften gewinnt über den Preis. Da müsste man irgendwas anderes haben. Irgendwas anderes kommt. Enno Pölking ist engagiert worden von der IVZ und soll irgendwie so einen Shop irgendwas Ding aufziehen oder mit aufziehen. Da gibt es die unterschiedlichsten Gerüchte, dass es irgendwie eine Shopping-Plattform über einen größeren Raum, also nicht bloß Ibbenbüren, vielleicht ist die Notz mit dabei, wird spekuliert und Münsterland irgendwas noch mit dabei. Da werden wir sehen, was das bringen wird. Niemand hat bislang eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und Shops sind jetzt nicht das Allerneueste. Da sind sie alles ein paar Jahre zu spät. Und was die einzelnen also Lädenbetreiber in der Innenstadt angeht, da müsste man wirklich mal klar machen, warum die jetzt unbedingt im Internet was verkaufen müssten. Und so ein zweites Standbein dazu haben. Das wird noch spannend werden in nächster Zeit. Sowohl dieser neue Markt, den man sich bei der IVZ erschließen möchte, als auch die Bürgermeisterwahl. Was ich noch weiß, ist, dass es beim Pinkpop zusammen mit der Goethe SV, glaube ich, gibt es ein Politikertreffen. Das werden die wohl machen. Wir hatten da mit angeplant, sind aber jetzt, wenn Goethe SV und Klar Co. dabei sind, vom Stadtjungring damit wohl nicht mit dabei. Ich will jetzt auch nicht offiziell was über das Stadtjungring sagen und sowas, aber ich glaube, ein so ein Jugendding reicht dann auch vollkommen. Und es gibt gar nicht so viele Termine. Wir hatten nämlich deswegen auch mal geguckt, wie die Termine so liegen. Und wir haben, glaube ich, nur einen einzigen Termin im Ende August da anvisieren können. Insofern wird das schwierig mit irgendwelchen Podiumsdiskussionen, weil die Ferien davor liegen. Danach haben wir 6 Wochen für den heißen Wahlkampf, davor die Sommerferien und davor, vor den Sommerferien, wo auch der Zeitraum zu den Osterferien nicht so groß ist. Da ist nicht so viel Zeit, wie man so denkt. Also es sind zwei große Ferien direkt vor quasi dieser entscheidenden Wahl. Die Sommerferien sind auch relativ früh. So, dass da wenig Zeit ist, um Wahlkampf zu machen. Mal gucken, ob dann noch irgendwie noch ein Kandidat dran kommt. Wie gesagt, das kann alles noch sehr spannend werden. Und bevor der Bohrer mich jetzt nochmal rausschmeißt, verabschiede ich mich. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis die Tage. Tschüss.